Abschnitt 7 von Florentinische Nächte von Heinrich Heine. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. »Und das ist die ganze Geschichte?« rief Maria, indem sie sich langsam umdrehte und schläfrig gähnte. »Das ist eine merkwürdige Geschichte. Und Sie haben weder Mademoiselle Laurence, noch die Mutter mit der Trommel, noch den Zwerg Türlütü und auch nicht den gelehrten Hund jemals wiedergesehen?« »Bleiben Sie ruhig liegen«, versetzte Maximilian. »Ich habe Sie alle wiedergesehen, sogar den gelehrten Hund. Er befand sich freilich in einer sehr schlimmen Not, der arme Schelm, als ich ihm in Paris begegnete. Es war im Quartier Latin. Ich kam eben der Sorbonne vorbei, und aus den Pforten derselben stürzte ein Hund, und hinter ihm drein, mit Stöcken, ein Dutzend Studenten, zu denen sich bald zwei Dutzend alte Weiber gesellten, die alle im Chorus schrien, »Der Hund ist toll!« Fast menschlich sah das unglückliche Tier aus in seiner Todesangst. Wie Tränen floss das Wasser aus seinen Augen, und als er keuchend an mir vorbeirann und sein feuchter Blick an mich hinstreifte, erkannte ich meinen alten Freund, den gelehrten Hund, den Lobredner von Lord Wellington, der einst das Volk von England mit Bewunderung erfüllt. War er vielleicht wirklich toll? War er vielleicht vor lauter Gelehrsamkeit übergeschnappt, als er im Quartier Latin seine Studien fortsetzte? Oder hatte er vielleicht in der Sorbonne, durch leises Scharren oder Knurren, seine Missbilligung zu erkennen gegeben über die pausbäckigen Charlatanerien irgendeines Professors, der sich seines ungünstigen Zuhörers dadurch zu entledigen suchte, dass er ihn für toll erklärte? Und ach, die Jugend untersucht nicht lange, ob es verletzter Gelehrtendünkel oder gar Brotneid war, welcher zuerst ausrief, »Der Hund ist toll«, und sie schlägt zu mit ihren gedankenlosen Stöcken, und auch die alten Weiber sind dann bereit mit ihrem Geheule, und sie überschreien die Stimme der Unschuld und der Vernunft. Mein armer Freund musste unterliegen. Vor meinen Augen wurde er erbärmlich totgeschlagen, verhöhnt und endlich auf einen Misthaufen geworfen. Armer Märtyrer der Gelehrsamkeit! Nicht viel heiterer war der Zustand des Zwerges, Monsieur Türlütü, als ich ihn auf dem Boulevard du Temple wiederfand. Mademoiselle Laurence hatte mir zwar gesagt, er habe sich dorthin begeben, aber sei es, dass ich nicht daran dachte, ihn im Ernste dort zu suchen, oder dass das Menschengewühl mich dort daran verhinderte, genug, erst spät bemerkte ich die Boutique, wo die Riesen zu sehen sind. Als ich hineintrat, fand ich zwei lange Schlingel, die müßig auf der Pritsche lagen und rasch aufsprangen und sich in Riesenpositur vor mich hinstellten. Sie waren wahrhaftig nicht so groß, wie sie auf ihrem Aushängezettel prahlten. Es waren zwei lange Schlingel, welche in rosa Trikot gekleidet waren, sehr schwarz, vielleicht falsche Backenbärte trugen und ausgehöhlte Holzkeulen über ihre Köpfe schwangen. Als ich sie nach dem Zwerg befragte, wovon ihr Aushängezettel ebenfalls Meldung tue, erwiderten sie, dass er seit 4 Wochen wegen einer zunehmenden Unpässlichkeit nicht mehr gezeigt werde, dass ich ihn aber dennoch sehen könne, wenn ich das doppelte Entreegeld bezahlen wolle. Wie gerne bezahlt man, um einen Freund wiederzusehen, das doppelte Entreegeld. Und ach, es war ein Freund, den ich auf dem Sterbebette fand. Dieses Sterbebett war eigentlich eine Kinderwiege, und darin lag der arme Zwerg mit seinem gelb verschrumpften Greisengesicht. Ein etwa 4-jähriges kleines Mädchen saß neben ihm und bewegte mit dem Fuße die Wiege und sang in lachend schäkerndem Tone »Schlaf, Türlütüchen, schlafe!« Als der Kleine mich erblickte, öffnete er so weit als möglich seine gläsern blassen Augen, und ein wehmütiges Lächeln zuckte um seine weißen Lippen. Er schien mich gleich wiederzuerkennen, reichte mir sein vertrocknetes Händchen und röchelte leise, »Alter Freund!« Es war in der Tat ein betrübsamer Zustand, worin ich den Mann fand, der schon im 8. Jahre mit Ludwig XVI. Eine lange Unterredung gehalten, den der Zar Alexander mit Bonbons gefüttert, den die Prinzessin von Kyritz auf dem Schoße getragen, den der Papst vergöttert und den Napoleon nie geliebt hatte. Dieser letztere Umstand bekümmerte den Unglücklichen noch auf seinem Totenbett oder, wie gesagt, in seiner toten Wiege, und er weinte über das tragische Schicksal des großen Kaisers, der ihn nie geliebt, der aber in einem so kläglichen Zustande auf St. Helena geendet. »Ganz wie ich jetzt endige«, setzte er hinzu, »einsam, verkannt, verlassen von allen Königen und Fürsten, ein Hohnbild ehemaliger Herrlichkeit. Obgleich ich nicht recht begriff, wie ein Zwerg, der unter Riesen stirbt, sich mit dem Riesen, der unter Zwergen gestorben, vergleichen konnte, so rührten mich doch die Worte des armen Türlütü und gar sein verlassener Zustand in der Sterbestunde. Ich konnte nicht umhin, meine Verwunderung zu bezeugen, dass Mademoiselle Laurence, die jetzt so vornehm geworden, sich nicht um ihn bekümmere. Kaum hatte ich aber diesen Namen genannt, so bekam der Zwerg in der Wiege die furchtbarsten Krämpfe, und mit seinen weißen Lippen wimmerte er: »Undankbares Kind, das ich auferzogen, das ich zu meiner Gattin erheben wollte, die mich gelehrt, wie man sich unter den Großen dieser Welt bewegen und gebärden muß, wie man lächelt, wie man sich bei Hof verbeugt, wie man präsentiert. Du hast meinen Unterricht gut genutzt und bist jetzt eine große Dame und hast eine Kutsche und Lakaien und viel Geld und viel Stolz und kein Herz. Du lässt mich hier sterben, einsam und elend sterben, wie Napoleon auf St. Helena. O Napoleon, du hast mich nie geliebt.« Was er hinzusetzte, konnte ich nicht verstehen. Er hob sein Haupt, machte einige Bewegungen mit der Hand, als ob er gegen jemanden fechte, vielleicht gegen den Tod. Aber der Sense dieses Gegners widersteht kein Mensch, weder ein Napoleon noch ein Türlütü. Hier hilft keine Parade. Matt, wie überwunden, ließ der Zwerg sein Haupt wieder sinken, sah mich lange an mit einem unbeschreibbar geisterhaften Blick, krähte plötzlich wie ein Hahn und verschied. Dieser Todesfall betrübte mich umso mehr, da mir der Verstorbene keine nähere Auskunft über Mademoiselle Laurence gegeben hatte. Wo sollte ich sie jetzt wiederfinden? Ich war weder verliebt in sie, noch fühlte ich sonstig große Zuneigung zu ihr, und doch stachelte mich eine geheimnisvolle Begierde, sie überall zu suchen. Wenn ich in irgendeinen Salon getreten und die Gesellschaft gemustert und das wohlbekannte Gesicht nicht fand, dann verlor ich bald alle Ruhe und es trieb mich wieder von hinnen. Über dieses Gefühl nachdenkend stand ich einst um Mitternacht an einem entlegenen Eingang der großen Oper auf einen Wagen wartend und sehr verdrießlich wartend, da es eben stark regnete. Aber es kam kein Wagen, oder vielleicht es kamen nur Wagen, welche anderen Leuten gehörten, die sich vergnügt hineinsetzten, und es wurde allmählich sehr einsam um mich her. »So müssen Sie denn mit mir fahren«, sprach endlich eine Dame, die, tief verhüllt in ihrer schwarzen Mantille, ebenfalls harrend einige Zeit neben mir gestanden und jetzt im Begriffe war, in einen Wagen zu steigen. Die Stimme zuckte mir durchs Herz, der wohlbekannte Seitenblick übte wieder seinen Zauber, und ich war wieder wie im Traume, als ich mich neben Mademoiselle Laurence in einem weichen, warmen Wagen wiederfand. Wir sprachen kein Wort, hätten auch einander nicht verstehen können, da der Wagen mit dröhnendem Geräusche durch die Straßen von Paris dahinrasselte, sehr lange, bis er endlich vor einem großen Torweg stille hielt. Bediente in brillanter Livree leuchteten uns die Treppe hinauf und durch eine Reihe von Gemächer. Eine Kammerfrau, die mit schläfrigem Gesichte uns entgegenkam, stotterte unter vielen Entschuldigungen, dass nur im roten Zimmer eingeheizt sei. Indem sie der Frau einen Wink gab, sich zu entfernen, sprach Laurence mit Lachen: »Der Zufall führt sie heute weit. Nur in meinem Schlafzimmer ist eingeheizt.« In diesem Schlafzimmer, worin wir uns bald allein befanden, loderte ein sehr gutes Kaminfeuer, welches umso ersprießlicher, da das Zimmer ungeheuer groß und hoch war. Dieses große Schlafzimmer, dem vielmehr der Name Schlafsaal gebührte, hatte auch etwas sonderbar Ödes. Möbel und Dekoration, alles trug dort das Gepräge einer Zeit, deren Glanz uns jetzt so betäubt und deren Erhabenheit uns jetzt so nüchtern erscheint, dass ihre Reliquien bei uns ein gewisses Unbehagen, wo nicht gar ein geheimes Lächeln erregen. Ich spreche nämlich von der Zeit des Empire, von der Zeit der goldenen Adler, der hochfliegenden Federbüsche, der griechischen Coiffuren, der Gloire, der militärischen Messen, der offiziellen Unsterblichkeit, die der Moniteur dekretierte, des Kontinentalkaffees, welchen man aus Zichorien verfertigte, und des schlechten Zuckers, den man aus Runkelrüben fabrizierte, und der Prinzen und Herzöge, die man aus gar nichts machte. Sie hatte aber immer ihren Reiz, diese Zeit des pathetischen Materialismus. Talma deklamierte, Gros malte, die Bigottini tanzte, Maury predigte, Rovigo hatte die Polizei, der Kaiser las den Ossian, Pauline Borghese ließ sich modellieren als Venus, und zwar ganz nackt, denn das Zimmer war gut geheizt, wie das Schlafzimmer, worin ich mich mit Mademoiselle Laurence befand. Wir saßen am Kamin, vertraulich schwatzend, und seufzend erzählte sie mir, dass sie verheiratet sei, an einen bonapartistischen Helden, der sie alle Abende vor dem Zubettgehen mit der Schilderung einer seiner Schlachten erquickte. Er habe ihr vor einigen Tagen, ehe er abgereist, die Schlacht bei Jena geliefert. Er sei sehr kränklich und werde schwerlich den russischen Feldzug überleben. Als ich sie frug, wie lange ihr Vater tot sei, lachte sie und gestand, dass sie nie einen Vater gekannt habe und dass ihre sogenannte Mutter niemals verheiratet gewesen sei. »Nicht verheiratet«, rief ich, »ich habe sie ja selbst zu London wegen dem Tod ihres Mannes in tiefer Trauer gesehen.« »Oh«, erwiderte Laurence, »sie hat während 12 Jahren sich immer schwarz gekleidet, um bei den Leuten Mitleid zu erregen, als unglückliche Witwe, nebenbei auch, um irgendeinen heiratslustigen Gimpel anzulocken, und sie hoffte, unter schwarzer Flagge desto schneller in den Hafen der Ehe zu gelangen. Aber nur der Tod erbarmte sich ihrer, und sie starb an einem Blutsturz. Ich habe sie nie geliebt, denn sie hat mir immer viel Schläge und wenig zu essen gegeben. Ich wäre verhungert, wenn mir nicht manchmal Monsieur Türlütü ein Stückchen Brot insgeheim zusteckte. Aber der Zwerg verlangte dafür, dass ich ihn heirate, und als seine Hoffnungen scheiterten, verband er sich mit meiner Mutter. Ich sage Mutter aus Gewohnheit, und beide quälten mich gemeinschaftlich. Da sagten sie immer, ich sei ein überflüssiges Geschöpf. Der gelehrte Hund sei 1000-mal mehr wert als ich mit meinem schlechten Tanzen. Und sie lobten dann den Hund auf meine Kosten, rühmten ihn bis in den Himmel, streichelten ihn, fütterten ihn mit Kuchen und warfen mir die Krumen zu. Der Hund, sagten sie, sei ihre beste Stütze. Er entzücke das Publikum, das sich für mich nicht im Mindesten interessiere. Der Hund müsse mich ernähren mit seiner Arbeit. Ich fräße das Gnadenbrot des Hundes, der verdammte Hund. »Oh, verwünschen Sie ihn nicht mehr«, unterbrach ich die Zürnende. »Er ist jetzt tot. Ich habe ihn sterben sehen.« »Ist die Bestie verreckt«, rief Laurence, indem sie aufsprang, errötende Freude im ganzen Gesicht. »Und auch der Zwerg ist tot«, setzte ich hinzu. »Monsieur Türlütü«, rief Laurence ebenfalls mit Freude. Aber diese Freude schwand allmählich aus ihrem Gesichte, und mit einem milderen, fast wehmütigen Tone sprach sie endlich, »Armer Türlütü!« Als ich ihr nicht verhehlte, dass sich der Zwerg in seiner Sterbestunde sehr bitter über sie beklagt, geriet sie in leidenschaftliche Bewegung und versicherte mir unter vielen Beteuerungen, dass sie die Absicht gehabt, den Zwerg aufs Beste zu versorgen, dass sie ihm ein Jahresgehalt angeboten, wenn er still und bescheiden irgendwo in der Provinz leben wolle. »Aber ehrgeizig wie er ist«, fuhr Laurence fort, »verlangte er, in Paris zu bleiben und sogar in meinem Hotel zu wohnen. Er könne alsdann, meinte er, durch meine Vermittlung seine ehemaligen Verbindungen im Faubourg Saint-Germain wieder anknüpfen und seine frühere glänzende Stellung in der Gesellschaft wieder einnehmen. Als ich ihm dies rund abschlug, ließ er mir sagen, ich sei ein verfluchtes Gespenst, ein Vampir, ein Totenkind.« Laurence hielt plötzlich inne, schauderte heftig zusammen und seufzte endlich aus tiefster Brust. »Ach, ich wollte, sie hätten mich bei meiner Mutter im Grabe gelassen.« Als ich in sie drang, mir diese geheimnisvollen Worte zu erklären, ergoss sich ein Strom von Tränen aus ihren Augen, und zitternd und schluchzend gestand sie mir, dass die schwarze Trommelfrau, die sich für ihre Mutter ausgegeben, ihr einst selbst erklärt habe, das Gerücht, womit man sich über ihre Geburt herumtrage, sei kein bloßes Märchen. »In der Stadt nämlich, wo wir wohnten«, fuhr Laurence fort, »hieß man mich immer das Totenkind. Die alten Spinnweiber behaupteten, ich sei eigentlich die Tochter eines dortigen Grafen, der seine Frau beständig misshandelte und, als sie starb, sehr prachtvoll begraben ließ. Sie sei aber hochschwanger und nur scheintot gewesen, und als einige Kirchhofsdiebe, um die reichgeschmückte Leiche zu bestehlen, ihr Grab öffneten, hätten sie die Gräfin ganz lebendig und in Kindesnöten gefunden. Und als sie nach der Entbindung gleich verschied, hätten die Diebe sie wieder ruhig ins Grab gelegt und das Kind mitgenommen und ihrer Hehlerin, der Geliebten des großen Bauchredners, zur Erziehung übergeben. Dieses arme Kind, das begraben gewesen, noch ehe es geboren wurde, nannte man nun überall das Totenkind. Ach, Sie begreifen nicht, wie viel Kummer ich schon als kleines Mädchen empfand, wenn man mich mit diesem Namen nannte. Als der große Bauchredner noch lebte und nicht selten mit mir unzufrieden war, rief er immer, »Verwünschtes Totenkind, ich wollte, ich hätte dich nie aus dem Grabe geholt.« Ein geschickter Bauchredner, wie er war, konnte er seine Stimme so modulieren, dass man glauben musste, sie käme aus der Erde hervor, und er machte mir dann weiß, das sei die Stimme meiner verstorbenen Mutter, die mir ihre Schicksale erzähle. Er konnte sie wohl kennen, diese furchtbaren Schicksale, denn er war einst Kammerdiener des Grafen. Sein grausames Vergnügen war es, wenn ich, armes kleines Mädchen, über die Worte, die aus der Erde hervorzusteigen schienen, das furchtbarste Entsetzen empfand. Diese Worte, die aus der Erde emporzusteigen schienen, meldeten gar schreckliche Geschichten, Geschichten, die ich in ihrem Zusammenhang nie begriff, die ich auch späterhin allmählich vergaß, die mir aber, wenn ich tanzte, recht lebendig wieder in den Sinn kamen. Ja, wenn ich tanzte, ergriff mich immer eine sonderbare Erinnerung. Ich vergaß meiner selbst und kam mir vor, als sei ich eine ganz andere Person und als quälten mich alle Qualen und Geheimnisse dieser Person. Und sobald ich aufhörte zu tanzen, erlosch wieder alles in meinem Gedächtnis. Während Laurence dieses sprach, langsam und wie fragend, stand sie vor mir am Kamine, worin das Feuer immer angenehmer loderte, und ich saß in dem Lehnsessel, welcher wahrscheinlich der Sitz ihres Gatten, wenn er des Abends vor Schlafengehen seine Schlachten erzählte. Laurence sah mich an mit ihren großen Augen, als früge sie mich um Rat. Sie wiegte ihren Kopf so wehmütig sinnend, sie flößte mir ein so edles, süßes Mitleid ein. Sie war so schlank, so jung, so schön. Diese Lilie, die aus dem Grabe gewachsen, diese Tochter des Todes, dieses Gespenst mit dem Gesicht eines Engels und dem Leib einer Bajadere. Ich weiß nicht, wie es kam. Es war vielleicht die Influenz des Sessels, worauf ich saß. Aber mir ward plötzlich zu Sinne, als sei ich der alte General, der gestern auf dieser Stelle die Schlacht bei Jena geschildert, als müsse ich fortfahren in meiner Erzählung, und ich sprach, nach der Schlacht bei Jena ergaben sich binnen wenigen Wochen fast ohne Schwertstreich alle preußischen Festungen. Zuerst ergab sich Magdeburg, es war die stärkste Festung, und sie hatte 300 Kanonen. Ist das nicht schmählich? Mademoiselle Laurence ließ mich aber nicht weiterreden. Alle trübe Stimmung war von ihrem schönen Antlitz verflogen. Sie lachte wie ein Kind und rief, »Ja, das ist schmählich, mehr als schmählich. Wenn ich eine Festung wäre und 300 Kanonen hätte, würde ich mich nimmermehr ergeben.« Da nun Mademoiselle Laurence keine Festung war und keine 300 Kanonen hatte, Bei diesen Worten hielt Maximilian plötzlich ein in seiner Erzählung, und nach einer kurzen Pause frug er leise: »Schlafen Sie, Maria?« »Ich schlafe«, antwortete Maria. »Desto besser«, sprach Maximilian mit einem feinen Lächeln. »Ich brauche also nicht fürchten, dass ich Sie langweile, wenn ich die Möbel des Zimmers, worin ich mich befand, wie heutige Novellisten pflegen, etwas ausführlich beschreibe.« »Vergessen Sie nur das Bett nicht, teurer Freund.« »Es war in der Tat«, erwiderte Maximilian, »ein sehr prachtvolles Bett. Die Füße, wie bei allen Betten des Empires, bestanden aus Karyatiden und Sphinxen, und der Himmel strahlte von reichlichen Vergoldungen, namentlich von goldenen Adlern, die sich wie Turteltauben schnäbelten. Vielleicht ein Sinnbild der Liebe unter dem Empire. Die Vorhänge des Bettes waren von roter Seide, und da die Flammen des Kamins sehr stark hindurchschienen, so befand ich mich mit Laurence in einer ganz feuerroten Beleuchtung, und ich kam mir vor wie der Gott Pluto, der, von Höllengluten umlodert, die schlafende Proserpine in seinen Armen hält. Sie schlief, und ich betrachtete in diesem Zustand ihr holdes Gesicht und suchte in ihren Zügen ein Verständnis jener Sympathie, die meine Seele für sie empfand. Was bedeutete dieses Weib? Welcher Sinn lauerte unter der Symbolik dieser schönen Formen? Aber ist es nicht Torheit, den innersten Sinn einer fremden Erscheinung ergründen zu wollen, während wir nicht einmal das Rätsel unserer eigenen Seele zu lösen vermögen? Wissen wir doch nicht einmal genau, ob die fremden Erscheinungen wirklich existieren? Können wir doch manchmal die Realität nicht von bloßen Traumgesichten unterscheiden? War es ein Gebilde meiner Fantasie oder war es entsetzliche Wirklichkeit, was ich in jener Nacht hörte und sah? Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nur, dass, während die wildesten Gedanken durch mein Herz fluteten, ein seltsames Geräusch mir ans Ohr drang. Es war eine verrückte Melodie, sonderbar leise. Sie kam mir ganz bekannt vor, und endlich unterschied ich die Töne eines Triangels und einer Trommel. Die Musik, schwirrend und summend, schien aus weiter Ferne zu erklingen, und dennoch, als ich aufblickte, sah ich nahe vor mir, mitten im Zimmer, ein wohlbekanntes Schauspiel. Es war Monsieur Türlütü, der Zwerg, welcher den Triangel spielte, und Madame Mutter, welche die große Trommel schlug, während der gelehrte Hund am Boden herumscharrte, als suche er wieder seine hölzernen Buchstaben zusammen. Der Hund schien nur mühsam sich zu bewegen, und sein Fell war von Blut befleckt. Madame Mutter trug immer noch ihre schwarze Trauerkleidung, aber ihr Bauch war nicht mehr so spaßhaft hervortretend, sondern vielmehr widerwärtig herabhängend. Auch ihr Gesicht war nicht mehr rot, sondern blass. Der Zwerg, welcher noch immer die bordierte Kleidung eines altfranzösischen Marquis und ein gepudertes Toupet trug, schien etwas gewachsen zu sein, vielleicht, weil er so grässlich abgemagert war. Er zeigte wieder seine Fechterkünste und schien auch seine alten Prahlereien wieder abzuhaspeln. Er sprach jedoch so leise, dass ich kein Wort verstand, und nur an seiner Lippenbewegung konnte ich manchmal merken, dass er wieder wie ein Hahn krähte. Während diese lächerlich grauenhaften Zerrbilder, wie ein Schattenspiel, mit unheimlicher Hast sich vor meinen Augen bewegten, fühlte ich, wie Mademoiselle Laurence immer unruhiger atmete. Ein kalter Schauer durchfröstelte ihren ganzen Leib, und wie von unerträglichen Schmerzen zuckten ihre holden Glieder. Endlich aber, geschmeidig wie ein Aal, glitt sie aus meinen Armen, stand plötzlich mitten im Zimmer und begann zu tanzen, während die Mutter mit der Trommel und der Zwerg mit dem Triangel ihre gedämpfte Musik leise ertönen ließen. Sie tanzte ganz wie ehemals an der Waterloo-Brücke und auf den Carrefour von London. Es waren dieselben geheimnisvollen Pantomimen, dieselben Ausdrücke der leidenschaftlichsten Sprünge, dasselbe bacchantische Zurückwerfen des Hauptes, manchmal auch dasselbe Hinbeugen zu der Erde, als wolle sie horchen, was man unten spräche, dann auch das Zittern, das Erbleichen, das Erstarren und wieder aufs Neue das Horchen mit nach dem Boden geneigtem Ohr. Auch rieb sie wieder ihre Hände, als ob sie sich wüsche. Endlich schien sie auch wieder ihren tiefen, schmerzlichen, bittenden Blick auf mich zu werfen. Aber nur in den Zügen ihres totenblassen Antlitzes erkannte ich diesen Blick, nicht in ihren Augen, denn diese waren geschlossen. In immer leiseren Klängen verhallte die Musik. Die Trommelmutter und der Zwerg, allmählich verbleichend und wie Nebel zerquirlend, verschwanden endlich ganz. Aber Mademoiselle Laurence stand noch immer und tanzte mit verschlossenen Augen. Dieses Tanzen mit verschlossenen Augen im nächtlich stillen Zimmer gab diesem holden Wesen ein so gespenstisches Aussehen, dass mir sehr unheimlich zumute wurde, dass ich manchmal schauderte, und ich war herzlich froh, als sie ihren Tanz beendigt hatte. Wahrhaftig, der Anblick dieser Szene hatte für mich nichts Angenehmes. Aber der Mensch gewöhnt sich an alles. Und es ist sogar möglich, dass das Unheimliche diesem Weibe einen noch besonderen Reiz verlieh, dass ich meinen Empfindungen eine schauerliche Zärtlichkeit beimischte. Genug. Nach einigen Wochen wunderte ich mich nicht mehr im Mindesten, wenn des Nachts die leisen Klänge von Trommel und Triangel ertönten und meine teure Laurence plötzlich aufstand und mit verschlossenen Augen ein Solo tanzte. Ihr Gemahl, der alte Bonapartist, kommandierte in der Gegend von Paris und seine Dienstpflicht erlaubte ihm nicht, die Tage in der Stadt zuzubringen. Wie sich von selbst versteht, er wurde mein intimster Freund, und er weinte helle Tropfen, als er späterhin für lange Zeit von mir Abschied nahm. Er reiste nämlich mit seiner Gemahlin nach Sizilien, und beide habe ich seitdem nicht wiedergesehen. Als Maximilian diese Erzählung vollendet, erfasste er rasch seinen Hut und schlüpfte aus dem Zimmer. Ende von Abschnitt 7. Ende von Florentinische Nächte von Heinrich Heine. Gelesen von Hokuspokus.